keine Sorgen, so wie es jeder tut. Ich sage jeden Morgen, heute geht's mir sicher gut. Ich bin ja zum Vergnügen auf dieser schönen Welt. Mag's brechen oder biegen, ich tu, was mir gefällt. Ich hab schon viel erreicht mit meiner Philosophie. Ich nehm das Leben leicht und ärgern tu ich mich nie. Denn ich mach mir keine Sorgen, mag's auch im Sommer schneien. Ich sage jeden Morgen, heute werd ich glücklich sein. Thank you.